Sie haben zweifellos eine desaströse Wirkung. Die große Areale mit Öl verschmutzt, hunderttausende Meerestiere töten und ganze Meeresregionen über Jahrzehnte vergiften. Aber all das sind einmalige Ereignisse. Fast gravierender sind die schleichenden Prozesse mit langfristigen und großflächig negativen Folgen. Sie sind heimtückisch, weil man ihre Auswirkungen nicht erwartet und lange kaum bemerkt. Dazu gehört die Überdüngung in der Landwirtschaft, besonders mit Stickstoff und Phosphor. Beide Stoffe dienen dazu, bessere und größere Ernten zu erzielen und die Produktivität pro Hektar Land zu steigern. Dagegen ist grundsätzlich erst einmal nichts einzuwenden. Effiziente Landwirtschaft ist nötig, um eine wachsende Weltbevölkerung zu versorgen. Aber heute wird zu viel mit den falschen Techniken oder in der falschen Jahreszeit gedüngt. Dadurch werden Stickstoff und Phosphor ausgewaschen, gelangen in Grundwasser, Seen und Flüsse und schließlich ins Meer und schaden dort genauso der Biodiversität wie auf den überdüngten Flächen selbst. Schädlich ist auch die hohe Konzentration an reaktivem Stickstoff in der Luft, wie zum Beispiel Ammoniak, weil dadurch Nährstoffe selbst in entlegene Gegenden und Naturschutzgebiete eingetragen werden. Sogar in Grönland hat man erhöhte Stickstoffwerte gemessen. Einer neuen chinesischen Studie zufolge sind die Ammoniak-Emissionen zwischen 1980 und 2010 um fast 80% gestiegen. Die intensive Landwirtschaft habe einen Stickstoffüberschuss produziert, der die Umwelt schädige und die menschliche Gesundheit beeinträchtige, heißt es dort. Die Landwirtschaft ist verantwortlich für etwa 2/3 der globalen Belastung mit reaktivem Stickstoff. Und dabei vor allem der Ackerbau und die Tierhaltung. Demnach sind es in erster Linie landwirtschaftliche Praktiken beim Anbau der 3 Feldfrüchte Weizen, Mais und Reis sowie bei der Haltung der 4 Nutztierarten Rinder, Hühner, Ziegen und Schweine, die den Anstieg bewirkt haben.